Du, Stefanie? Ja? Ich habe mich mal im Internet informiert und geschaut, was Barkhaus eigentlich heißt. Was denn eigentlich? Das heißt Klapsmühle. Und wenn du das so weiter hörst, ich glaube, dann landest du in der Klapsmühle. Sind wir da nicht schon? Ja, egal.